Holznetz, Laub und Zweig. Der Wind noch in den Wäldern ruht, verglommen längst die letzte Glut. Erwachten uns, was uns erschuf, der Wölfe Ruf. Wir streben an mit festem Schritt. Geiste mit vorbei an Disteln und an Eichen. Diesmal können wir nicht weichen. Auf dem Weg durchs Gräberfeld in ferner Welt. Sonne macht das Tal erhellt, aus Wolkenberges Kamm sich schält. Welt und Himmel sind vereint, so uns die Totenburg erscheint. Erwarten uns im Ehrenraum ein banger Traum. In Einsamkeit in fernem Land hab ich den Tod gesehen. In Einsamkeit in treuem Bund sah ich sie untergehen. In Einsamkeit in fernem Land hab ich den Tod gesehen. In stiller Nacht in festem Bund sah ich sie wieder auferstehen. Sind wir, mein Freund, schon längst bereit? Der Wind noch in den Wäldern ruht, doch in den Augen lodert Glut. Erwarten uns, was uns erschuf, der Wölfe ruft.